und betete viel, nach Art der Kamerunier, unter denen er aufgewachsen war. Ja, vielfach gemahnte er mich an einen Hochlandsprediger aus den mörderischen Zeiten vor der Revolution. Allein er schöpfte niemals sonderlichen Trost und, soviel ich weiß, nicht einmal Rat aus seiner Frömmigkeit. Er pflegte seine schwarzen Stunden zu haben, in denen er sich vor der Hölle fürchtete, aber er hatte ein raues Leben geführt, auf das er voller Neid zurückblickte und war nach wie vor ein rauer, kalter, finsterer Mann. Als er so aus dem Sonnenlicht zur Tür hereintrat, mit seiner Kappe auf dem Kopf und einer Pfeife im Knopfloch baumelnd, schien er mir wie Rory gealtert und bleicher. Die Falten waren tiefer in sein Gesicht gegraben und das Weiße seiner Augen schimmerte gelblich wie altes Elfenbein oder Totenknochen. »Ja«, sagte er, mit besonderer Betonung des ersten Wortes, »die Christ Anna, ein heiliger Name.« Ich bot ihm meine Begrüßung und ein Kompliment auf seine Gesundheit, denn ich fürchtete, er sei vielleicht krank gewesen. »Ich bin bei Leibe«, erwiderte er ziemlich unwirsch. »Jawohl, bei Leibe. Und in den Sünden des Leibes wie du selbst.« »Essen«, sagte er plötzlich zu Mary und fuhr dann zu mir gewendet fort. »Schöne Sachen, teure Sachen, die wir da haben, nicht wahr? Die Uhr da ist gut, aber sie geht nicht. Und das Gehänge ist auch gut. Lauter gute, feine Sachen. Sachen, für die die Leute den Frieden Gottes hergeben, der höher ist als die Vernunft. Sachen, für deren Gleichen und für weniger als deren Gleichen die Leute dem Herrgott ins Antlitz trotzen und bass in der Hölle brennen. Und darum nennt sie die Schrift, wie ich gelesen habe, verflucht. Mary, Frauenzimmer«, unterbrach er sich mit ziemlicher Schärfe. »Warum hast du nicht die beiden Leuchter vorgeholt?« »Was brauchen wir sie am helllichten Mittag?« war die Gegenfrage. Aber mein Onkel ließ sich nicht von seinem Gedanken abbringen. »Wir wollen sie benutzen, solange wir noch können«, sagte er. Und so musste das für den armen Inselhof so ungeeignete Gedeck noch um zwei schwere Leuchter aus getriebenem Silber vermehrt werden. »In der Nacht vom 10. Februar, so um die 10. Stunde, ist es an Land gelaufen«, fuhr er zu mir gewendet fort. »Wind war nicht, aber eine starke Dünung, und es war in den Strudel der Roost geraten. Rory und ich hatten es den ganzen Tag vor dem Wind treiben sehen. Es war kein lenksames Schiff, meine ich, die Christ Anna. Es wollte sich weder steuern lassen noch gehorchen. Einen argen Tag haben sie mit ihm gehabt. Die Hände kamen nimmer von der Takelung runter und es war grimmig kalt, allzu kalt für Schnee.